und der Träumerin. Du bist so lieb, so schön, so einsam. Doch ich muss leider wieder weiter. Wer soll mir reden, da reicht für sie zu viel. Dein Grab, Marlene, bleib du der Träumerin. Ich bin geschrieben im Verbot. Ich bin nicht neu an jedem neuen Mut. Du bist so lieb, so schön, so einsam. Doch ich